fünftes Kapitel. Ein gefährlicheres Schwert sah ich nie in meiner Burg. Einmal werde ich es sicher vergessen können. Einmal werde ich mich sicher nicht mehr an Ritter Cato erinnern. Ich werde sein abscheuliches Gesicht vergessen und seine abscheulichen Augen und seine abscheuliche Klaue aus Eisen. Ich wünsche mir den Tag herbei, an dem ich ihn vergessen haben werde. Aber dann werde ich auch seine abscheuliche Kammer vergessen. Ritter Cato hatte eine Kammer in seiner Burg, in der die Luft dick war von Bosheit. Es war die Kammer, in der Ritter Cato Tag und Nacht saß und Böses ausdachte. Nacht und Tag saß er dort und dachte Böses aus, und die Luft war so voll des Bösen, dass man in seiner Kammer nicht atmen konnte. In Schwaden kroch das Böse von dort hinaus und tötete alles Schöne, was draußen lebte, und vernichtete alle grünen Blätter und alle Blumen und all das zarte Gras und legte sich wie ein Schleier vor die Sonne, so dass dort niemals richtig Tag war, sondern nur Nacht und etwas, das fast wie die Nacht war. Es war nicht verwunderlich, dass das Fenster seiner Kammer wie ein böses Auge über das Wasser des toten Sees glühte. Die Bosheit Ritter Catos glühte durch das Fenster, wenn er in seiner Kammer saß und Böses ausdachte. Nacht und Tag saß er dort und dachte Böses aus. In diese Kammer wurde ich gebracht. Ritter Cato fing mich, als ich meine beiden Hände brauchte, um mich festzuhalten und deshalb mein Schwert nicht ziehen konnte. Dann warfen sich seine schwarzen Späher über mich und brachten mich in seine Kammer. Dort stand schon Yum-Yum. Er war sehr blass und sah sehr traurig aus und flüsterte, als er mich sah, »O mio, nun ist alles vorbei.« Ritter Cato kam herein und wir sahen ihn in seiner ganzen Abscheulichkeit. Wir standen vor seinem abscheulichen Gesicht. Stumm sah er uns an. Seine Bosheit floss über uns hin wie eine kalte Flut. Seine Bosheit kroch über uns hin wie loderndes Feuer. Sie kroch über unsere Gesichter und unsere Hände und brannte in unseren Augen. Ich fühlte, dass Wellen seiner Bosheit mich durchrannen und wurde unendlich müde und hätte mein Schwert nicht hochheben können, selbst wenn ich es versucht hätte. Der Speer erreichte Ritter Cato mein Schwert und als er es ansah, zuckte er zusammen. »Ein gefährlicheres Schwert sah ich nie in meiner Burg«, sagte er zu den Spähern, die ihn als Wachen umstanden. Er trat ans Fenster. Dort stand er und wog das Schwert in seiner Hand. »Was tue ich mit diesem Schwert?«, fragte Ritter Cato. »Die Guten und die Unschuldigen tötet man nicht mit einem solchen Schwert. Was tue ich also damit?« Er sah mich mit seinen abscheulichen Schlangenaugen an, und er sah, wie sehr ich nach meinem Schwert verlangte. »Ich versenke das Schwert im Toten See«, sagte Ritter Cato. »Ich versenke es in die tiefste Tiefe im Toten See, denn noch nie sah ich ein gefährlicheres Schwert in meiner Burg.« Er hob das Schwert und schleuderte es durch das Fenster. Ich sah, wie es durch die Luft fallen, sich überschlug und war ganz verzweifelt. Tausend und abertausend Jahre hatte der Schwertschmied an einem Schwert geschmiedet, das durch Stein schneiden konnte. Tausend und abertausend Jahre hatte man gewartet und gehofft, dass ich Ritter Cato besiegen würde. Und nun warf er mein Schwert in den toten See. Niemals mehr würde ich es wiedersehen. Und alles war vorbei. Ritter Cato kam und stellte sich vor uns, und als er uns so nahe war, erstickte mich seine Bosheit fast. »Was soll ich nun mit diesen meinen Feinden machen?«, sagte Ritter Cato. »Was soll ich mit meinen Feinden tun, die von weit her gekommen sind, um mich zu töten? Es lohnt, darüber nachzudenken. Ich könnte ihnen Vogelkleider geben und sie über den toten See fliegen und schreien lassen, tausend und abertausend Jahre.« Während er nachdachte, durchbohrte uns der Blick aus seinen abscheulichen Schlangenaugen. »Ich könnte ihnen Vogelkleider geben«, sagte er, »oder ich könnte auch ihre Herzen herausreißen und ihnen Herzen aus Stein geben. Wenn ich ihnen Herzen aus Stein gäbe, könnte ich sie zu meinen kleinen Kammerdienern machen.« Ich wollte ihm zurufen, »Oh, lass mich lieber ein Vogel werden. Nichts konnte schlimmer sein, als ein Herz aus Stein zu haben.« Aber ich rief nicht. Ich wusste, wenn ich ihn bat, dass er ein Vogel werden dürfe, so würde er mir sofort ein Herz aus Stein in die Brust setzen. Ritter Cato musterte uns von oben bis unten mit seinen abscheulichen Schlangenaugen. Ich könnte sie aber auch in den Turm werfen und sie verhungern lassen, sagte er. Ich habe schon viele Vögel, ich habe schon viele Kammerdiener. Ich glaube, ich werfe meine Feinde in den Turm und lasse sie verhungern. Er trat einige Schritte vor und zurück und dachte nach, und jeder Gedanke, der ihm kam, füllte die Luft dicker mit Bosheit. »In meiner Burg verhungert man in einer einzigen Nacht«, sagte er. »Die Nacht ist so lang und der Hunger so groß, dass man in einer einzigen Nacht stirbt.« Er blieb vor mir stehen und legte seine Klaue aus Eisen auf meine Schulter. »Ich kenne dich gut, Prinz Mio«, sagte er. »Ich wusste, dass du gekommen warst, schon als ich dein weißes Pferd sah. Ich saß hier und wartete auf dich. Und du kamst. Du dachtest, es sei die Nacht des Kampfes.« Er beugte sich zu mir nieder und zischte voller Bosheit in mein Ohr. »Du dachtest, es sei die Nacht des Kampfes. Falsch gedacht, Prinz Mio. Es ist die Nacht des Hungers. Und wenn die Nacht vorbei ist, liegen in meinem Turm nur einige kleine weiße Knochen. Das ist alles, was übrig bleibt von Prinz Mio und seinem Waffenträger.« Er klopfte mit seiner Eisenklaue auf den großen Steintisch, der in der Mitte des Raumes stand, und eine ganze Anzahl neuer Speer kam herein. »Werft sie in den Turm«, sagte er, und zeigt mit der Eisenklaue auf uns. »Werft sie in den Turm mit den 7 Schlössern, stellt 7 Speer als Wachen vor die Tür, stellt 77 Speer als Wachen in alle Säle, auf die Treppen und in die Gänge zwischen dem Turm und meiner Kammer.« Er setzte sich am Tisch nieder. »Ich will hier in Ruhe sitzen und Böses ausdenken und will nicht mehr von Prinz Mio gestört werden. Wenn die Nacht zu Ende ist, werde ich einen Blick auf die kleinen weißen Knochen in meinem Turm werfen. Leb wohl, Prinz Mio, schlaf gut in meinem Hungerturm.« Und die Späher griffen Yum-Yum und mich und schleppten uns durch die Burg zu dem Turm, in dem wir sterben sollten. Und überall in den Sälen, auf den Treppen und in den Gängen waren sie bereits aufgestellt, die Späher, die den Weg zwischen dem Turm und Ritter Catos Kammer bewachen sollten. Hatte er so große Angst vor mir, der Ritter Cato, dass so viele Wächter nötig waren? Hatte er solche Angst vor einem, der ohne Schwert war und hinter 7 Schlössern saß, mit 7 Wächtern davor? Die Späher hatten uns fest am Arm gepackt, während wir unserem Gefängnis entgegengingen. Wir gingen und gingen durch die große schwarze Burg. An einer Stelle kamen wir an einem Gitterfenster vorbei und von diesem Fenster aus konnte man über den Burghof sehen. Mitten im Burghof stand ein Pferd an einen Pfahl gekettet. Es war ein schwarzes Pferd, und neben ihm stand ein kleines schwarzes Fohlen. Mein Herz krampfte sich zusammen, als ich das Pferd sah. Ich musste an Miramis denken, den ich nie wiedersehen würde. Was hatten sie wohl mit ihm gemacht? Ob er vielleicht tot war? Aber die Späher rissen mich hart am Arm und zerrten mich weiter, und ich konnte nicht länger an Miramis denken. Wir waren bei dem Turm angekommen, in dem wir unsere letzte Nacht verbringen sollten. Die schwere Eisentür wurde geöffnet und man schob uns hinein. Dann fiel die Tür mit einem Krach zu und wir hörten, wie die Späher alle 7 Schlösser zuschlossen. Wir waren allein in unserem Gefängnis, Yum-Yum und ich. Ein schwacher Lichtschein kam von draußen. Unser Gefängnis war ein rundes Turmgelass mit dicker Steinwand. In der Wand war eine Fensterscharte mit grobem Eisengitter und durch die Scharte hörten wir die traurigen Schreie der verzauberten Vögel über dem toten See. Wir hockten uns auf den Boden, wir fühlten uns winzig und verlassen und wir wussten, dass wir sterben mussten, bevor die Nacht zu Ende war. »Wenn nur der Tod nicht so schwer wäre«, sagte Yum-Yum, »wenn nur der Tod nicht so schwer wäre und wir nicht so klein und einsam.« Wir hielten uns an den Händen, fest, ganz fest hielten wir uns an den Händen, wie wir dort auf dem kalten Steinboden saßen, Yum-Yum und ich. Nun war der Hunger über uns und es war ein Hunger, der keinem anderen glich. Er quälte uns und riss und zerrte in uns und nahm alle Kraft aus unserem Blut. Wir fühlten uns, als müssten wir uns hinlegen und schlafen, um nie mehr zu erwachen. Trotzdem wollten wir nicht schlafen, noch nicht. Wir wollten noch so lange wach bleiben, wie wir konnten. Und wir fingen an, über das Land der Ferne zu reden, während wir auf das Sterben warteten. Ich dachte an meinen Vater, den König, und Tränen traten in meine Augen. Der Hunger hatte mich schon ganz schwach gemacht und die Tränen flossen langsam über meine Wangen. Yum-Yum weinte auch. »Wenn nur das Land der Ferne nicht so weit weg wäre«, flüsterte er, »wenn nur die Insel der grünen Wiesen nicht so weit weg wäre und wir nicht so klein und einsam.« Weißt du noch, wie wir über die Hügel auf der Insel der grünen Wiesen wanderten und auf unseren Flöten spielten, sagte ich. Weißt du noch, Yum-Yum? Ja, aber das ist lange her, sagte Yum-Yum. Wir können hier auch auf unseren Flöten spielen, sagte ich. Wir können die alte Melodie spielen, bis uns der Hunger überwältigt und wir einschlafen. Ja, lass uns noch einmal spielen, flüsterte Yum-Yum. Und wir nahmen unsere Flöten. Unsere müden Hände konnten sie beinahe nicht halten. Wir spielten die alte Melodie. Yum-Yum weinte, als er sie spielte. Die Tränen rannen über seine Wangen. Vielleicht weinte ich auch sehr. Ich weiß es nicht. Ich auch. Die alte Melodie klang schön, aber sie ertönte so schwach, als wisse sie, dass auch sie bald sterben sollte. Aber obwohl wir leise spielten, die verzauberten Vögel hörten uns doch. Sie hörten die schwachen kleinen Töne und alle kamen sie vor die Fensterscharte geflogen. Durch das Gitter sah ich ihre hellen, traurigen kleinen Vogelaugen. Die Vögel verschwanden wieder. Wir konnten nicht mehr weiterspielen. Nun haben wir zum letzten Mal gespielt, sagte ich und steckte meine Flöte in die Tasche zurück. Da war noch etwas in der Tasche. Ich steckte die Hand tiefer hinein, um nachzufühlen, was es war. Es war der kleine Löffel, der einmal Jiris Schwester gehört hatte. Ich wünschte, die verzauberten Vögel würden noch einmal zurückkommen, dann hätte ich ihnen den Löffel zeigen können. Vielleicht hätte Jiris Schwester ihren Löffel wiedererkannt. Allein die verzauberten Vögel waren nicht mehr vor unserer Fensterscharte. Ich ließ den Löffel zu Boden fallen, denn meine Hand war so müde. Siehst du, Yum-Yum, sagte ich, hier haben wir einen Löffel. Ja, einen Löffel haben wir, sagte Yum-Yum. Aber was sollen wir mit einem Löffel, wenn wir nichts zu essen haben? Und Yum-Yum legte sich lang auf den Boden und schloss die Augen und vermochte nichts mehr zu sagen. Ich war müde. Müde. Ich auch. Der Hunger wühlte in mir. Ich musste etwas essen. Irgendetwas. Ganz gleich was, wenn man es nur essen konnte. Am meisten sehnte ich mich nach dem Brot, das Hunger stillt. Aber ich wusste, ich würde es nicht mehr essen. Durstig war ich auch und sehnte mich nach Wasser aus der Quelle, die Durst löscht, aber ich wusste, ich würde es nie mehr trinken. Niemals mehr trinken und niemals mehr essen. Ich dachte sogar an die Grütze, die mir Tante Edla morgens immer gegeben und ich nie gemocht hatte. Sogar die Grütze hätte ich jetzt essen können und sie hätte mir gut geschmeckt. Oh, wenn ich doch etwas essen könnte. Irgendetwas. Mit meiner letzten Kraft nahm ich den Löffel von Jiris Schwester und steckte ihn in den Mund, als hätte ich etwas zu essen. Da spürte ich in meinem Mund etwas Seltsames. Es war etwas auf dem Löffel, was man wirklich essen konnte. Es schmeckte nach Brot, das Hunger stillt, und nach Wasser aus der Quelle, die Durst löscht. Wasser und Brot waren in dem Löffel, und ich hatte noch nie etwas Köstlicheres geschmeckt. Es erfüllte mich mit Leben und all mein Hunger verschwand. Und so seltsam war der Löffel, dass er nicht leer wurde. Immer wieder füllte er sich von Neuem und ich aß, bis ich nicht mehr essen konnte. Yum-Yum lag mit geschlossenen Augen am Boden. Ich steckte ihm den Löffel in den Mund und er aß im Schlaf. Er lag mit geschlossenen Augen da und aß und nachdem er gegessen hatte, sagte er, »Oh Mio, ich hatte einen wunderbaren Traum, einen Traum, der das Sterben leichter macht. Ich träumte vom Brot, das Hunger stillt.« »Es war kein Traum«, sagte ich. Und Yum-Yum öffnete die Augen und richtete sich auf und fühlte, dass er lebte und nicht mehr hungrig war. Und wir waren beide sehr erstaunt und beinahe glücklich in all unserem Elend. »Aber was wird Retakato mit uns machen, wenn wir nicht vor Hunger sterben?«, fragte Yum-Yum. »Wenn er uns nur kein Herz aus Stein gibt«, sagte ich. »Ich habe so große Angst davor, ein steinernes Herz zu bekommen, denn ich glaube, es scheuert in der Brust und tut weh.« »Noch ist die Nacht nicht zu Ende«, sagte Yum-Yum. »Noch kommt Retakato nicht. Lass uns sitzen und vom Land der Ferne reden, während die Stunden vergehen. Lass uns dicht beieinander sitzen, damit wir nicht allzu sehr frieren.« Es war kalt im Turm. Mein Mantel war vor mir, war mir von den Schultern geglitten. Er lag auf dem Boden, ich hob ihn auf und warf ihn mir über. Meinen Mantel, den die Weberin mit ihrem Märchengewebe gefüttert hatte. Da hörte ich Yum-Yum schreien. »Mio, Mio, wo bist du?« schrie er. »Ich bin doch hier«, sagte ich, »hier an der Tür.« Yum-Yum blickte nach allen Seiten und sah ängstlich, sehr ängstlich aus. »Ich sehe dich nicht«, sagte Yum-Yum. »Ich kann doch nicht blind geworden sein, denn ich sehe die Tür und die schweren Schlösser und alles andere in unserem Gefängnis.« Und jetzt erst bemerkte ich, dass ich meinen Mantel mit dem Futter nach außen übergeworfen hatte. Das schimmernde Futter aus Märchengewebe, das mir die Weberin eingenäht hatte, war auf der Außenseite. Ich nahm den Mantel ab, um ihn zu wenden, und Yum-Yum schrie wieder auf. »So darfst du mich nicht mehr erschrecken«, sagte er. »Wo hattest du dich versteckt?« »In meinem Mantel«, sagte ich. »Sicher hat ihn die Weberin in einen Mantel verwandelt, der unsichtbar macht.« Wir probierten es mehrere Male, und es stimmte wirklich, dass mein Mantel ein Tarnmantel war. Sobald ich das Futter mit dem Märchengewebe nach außen drehte. »Lass uns so laut schreien, wie wir können«, sagte Yum-Yum. »Vielleicht kommen die Späher herein und sehen nach, warum wir schreien. Dann kannst du dich an ihnen vorbeischleichen. Du kannst in deinem Tarnmantel hinausschleichen und aus Ritter Cartus Burg nach Hause in das Land der Ferne entkommen.« »Und du, Yum-Yum?«, sagte ich. »Ich muss zurückbleiben«, sagte Yum-Yum, und seine Stimme zitterte ein wenig. »Du hast ja nur einen Mantel, der unsichtbar macht.« »Ich habe nur einen Tarnmantel«, sagte ich, »und ich habe nur einen Freund, und wir werden zusammen sterben, wenn es nicht für uns beide eine Rettung gibt.« Yum-Yum legte seinen Arm um mich und sagte, »Ich möchte so gern, dass du fliehst und dich nach Hause in das Land der Ferne rettest, und doch kann ich es nicht lassen, glücklich zu sein, weil du bei mir bleiben willst. Ich versuche, nicht glücklich darüber zu sein, aber ich kann es nicht lassen.« Gerade hatte er das gesagt, da kamen die verzauberten Vögel wieder. Mit schnellen Flügelschlägen brausten sie gegen unser vergittertes Fenster. Zwischen sich hielten sie etwas mit den Schnäbeln. Alle Vögel halfen es tragen. Es war etwas Schweres. Es war ein Schwert. Es war mein Schwert, das durch Stein schneiden konnte. »O Mio«, sagte Yum-Yum, »die verzauberten Vögel haben dein Schwert vom Grunde des toten Sees heraufgeholt.« Ich sprang zum Fenster und reckte meine eifrigen Hände durch das Gitter hinaus und nahm das Schwert. Es flammte wie Feuer und tropfte von Wasser, aber selbst die Wassertropfen leuchteten wie Feuer. »Danke, ihr guten Vögel«, sagte ich. Aber die Vögel sahen mich nur mit ihren hellen, traurigen, kleinen Vogelaugen an und flogen mit traurigen, klagenden Schreien über den toten See hinaus. »Wie bin ich froh, dass wir auf unseren Flöten gespielt haben«, sagte Yum-Yum, »sonst hätten die Vögel nie den Weg zu unserem Turm gefunden.« Ich hörte ihm kaum zu. Ich stand da mit dem Schwert in meiner Hand. Mein Schwert, meine Feuerflamme. Ich fühlte mich so stark wie nie zuvor in meinem Leben. Es rauschte und dröhnte in meinem Kopf, und mein Vater, der König, fiel mir ein, und ich wusste, dass er an mich dachte. »Jetzt, Yum-Yum«, sagte ich, »jetzt kommt Ritter Catos letzter Kampf.« Yum-Yum wurde blass und seine Augen glänzten sonderbar. »Wie öffnest du die 7 Schlösser?«, fragte er. »Wie kommst du an den 77 Spähern vorbei?« »Die 7 Schlösser öffne ich mit meinem Schwert«, sagte ich, »und mein Mantel verbirgt mich vor den 77 Spähern.« Ich legte den Mantel über meine Schultern. Das Märchengewebe schimmerte in der Dunkelheit. Es schimmerte, als wollte es Ritter Catos ganze Burg erhellen. Yum-Yum aber sagte, »Ich sehe dich nicht, Mio. Und doch weiß ich, dass du da bist. Ich werde auf dich warten, bis du zurückkommst.« »Und wenn ich niemals zurückkomme«, sagte ich und schwieg gleich wieder, denn ich konnte ja nicht wissen, wer von uns siegen würde, Ritter Cato oder ich. Es wurde still in unserem Gefängnis. Eine lange Zeit war es völlig still. Endlich sagte Yum-Yum, »Wenn du nicht mehr zurückkommst, Mio, dann wollen wir aneinander denken. Wir wollen aneinander denken, solange wir können.« »Ja, Yum-Yum«, sagte ich, »ich will in meiner letzten Stunde an dich und an meinen Vater, den König, denken.« Ich hob mein Schwert und es schnitt durch die Eisentür, als sei sie aus Teig. Für ein Schwert, das durch Stein schneiden konnte, war eine Eisentür nichts anderes als Teig. Und genauso lautlos, als hätte ich durch Teig geschnitten, glitt das Schwert durch das harte Eisen. Und ebenso leicht schnitt ich mit einigen raschen Schnitten die gewaltigen Schlösser heraus. Ich öffnete die Tür. Es knirschte ein wenig. Die 7 Späher standen auf Wache vor der Tür. Alle wandten sich zur Tür um, als sie das Knirschen hörten. Und ich stand da in meinem schimmernden Märchengewebe und glaubte, es leuchte so stark, dass sie mich sehen müssten. »Ich hörte ein Knirschen in der Nacht«, sagte einer der Späher. »Ja, etwas knirscht in der Nacht.« Sie spähten nach allen Richtungen, aber mich sahen sie nicht. Sicher war es ein böser Gedanke von Ritter Cato, der vorbeiknirschte, sagte ein anderer Späher. Aber ich war schon weit fort. Ich hielt mein Schwert und ich hielt meinen Mantel. Ich lief so schnell ich konnte auf Ritter Catos Kammer zu. Überall in den Sälen, auf den Treppen und in den Gängen standen die Späher und hielten Wache. Die große, finstere Burg war voller schwarzer Späher, aber mich sahen sie nicht, mich hörten sie nicht. Und ich lief weiter auf Ritter Catos Kammer zu. Ich fühlte mich nicht länger ängstlich, noch nie war ich weniger ängstlich gewesen. Nun war ich nicht mehr der Mio, der im Rosengarten Hütten baute und auf der Insel der grünen Wiesen spielte. Ich war ein Ritter auf dem Weg zum Kampf und ich lief weiter auf Ritter Catos Kammer zu. Ich lief schnell, mein Märchenmantel flatterte hinter mir und leuchtete in der finsteren Burg und ich lief weiter auf Ritter Catos Kammer zu. Das Schwert brannte wie Feuer in meiner Hand, es leuchtete und flammte, fest umspannte ich den Knauf und ich lief weiter auf Ritter Catos Kammer zu. Ich dachte an meinen Vater, den König, ich wusste, dass er an mich dachte. Jetzt sollte der Kampf beginnen. Er schreckte mich nicht. Ich war ein Ritter ohne Furcht, ein Ritter mit einem Schwert in der Hand und ich lief weiter auf Ritter Catos Kammer zu. Es brauste und dröhnte in meinem Kopf, als tose ein Wasserfall. Ich stand vor der Tür zu Ritter Catos Kammer. Ich öffnete die Tür, Ritter Cato saß an seinem Steintisch, er hatte mir den Rücken zugekehrt. Um ihn glühte seine Bosheit. »Dreh dich um, Ritter Cato«, rief ich, »nun kommt dein letzter Kampf.« Er wandte sich um. Ich riss meinen Mantel von den Schultern, da stand ich vor ihm mit dem Schwert in meiner Hand. Sein abscheuliches Gesicht schrumpfte zusammen und wurde grau und in seinen abscheulichen Augen waren Hass und Angst. Hastig ergriff er sein Schwert, das neben ihm auf dem Tisch lag. Und dann begann Ritter Catos letzter Kampf. Wohl hatte er ein furchtbares Schwert, aber es war nicht so furchtbar wie meins. Mein Schwert blitzte, es leuchtete und flammte, es fuhr wie Feuer durch die Luft und traf Ritter Catos Schwert ohne Barmherzigkeit. Eine Stunde dauerte der Kampf, auf den man seit tausend und abertausend Jahren gewartet hatte. Der stumme, grausame Kampf, in dem mein Schwert wie eine Feuerflamme durch die Luft fuhr und Ritter Catos Schwert traf und es ihm endlich aus der Hand schlug. Ritter Cato stand vor mir, ohne Waffe, und er wusste, dass der Kampf zu Ende war. Da riss er sein schwarzes Wams über der Brust auf. »Sieh zu, dass du das Herz triffst«, schrie er, »sieh zu, dass du mein Herz aus Stein durchbohrst. Es hat lange genug in meiner Brust gescheuert und wehgetan.« Ich sah in seine Augen, und in seinen Augen sah ich, dass Ritter Cato sich danach sehnte, sein Herz aus Stein loszuwerden. Vielleicht hasste niemand Ritter Cato mehr als er sich selbst. Ich wartete nicht länger. Ich hob mein flammendes Schwert, ich hob es ganz hoch und stieß es tief in Ritter Catos Herz aus Stein. Im selben Augenblick war Ritter Cato verschwunden. Er war fort. Auf dem Boden aber lag ein Haufen Steine. Nur ein Haufen Steine lag dort und eine Klaue aus Eisen. Auf dem Fensterbrett in Ritter Catos Kammer saß ein kleiner grauer Vogel und pickte an die Fensterscheiben. Sicher wollte er hinaus. Ich hatte den Vogel vorher nicht gesehen. Ich wusste nicht, wo er sich versteckt gehalten hatte. Ich ging zum Fenster und öffnete es, damit der Vogel fortfliegen konnte. Und er warf sich hinaus in die Luft und begann zu trillern. Sicher hatte er lange in Gefangenschaft gesessen. Ich blieb am Fenster stehen und sah den Vogel fliegen. Und ich sah, die Nacht war vorbei und der Morgen war gekommen.